sowas wie Schicksal gibt es nicht. Von da an habe ich meins gefunden und lebe hier und jetzt für dich. Ich kenne deinen Namen, ich habe ihn selber ausgesucht. Stolz. Wenn ich dich sehe, dann seh ich mich. Seelen Verwandtschaft, ich brauch dich so wie du mich. Und seh ich dich mit deinen Augen, seh ich Vertrauen, Freundschaft und Glück. Dankbarkeit erfüllt mein Herz, die Verantwortung erfülle ich. Zu sein, das hab ich geschworen. Ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Wir werden älter, Seite an Seite. Ich bleibe bei dir bis zum Schluss. Und seh ich dich mit deinen Augen. In deine Augen seh ich Vertrauen, Freundschaft und Glück. Dankbarkeit erfüllt mein Herz, da gibt es kein Suchen.